Andacht vom 20.05.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Werft euer Vertrauen nicht weg. Hallo Leute, ich teilte euch ja schon mit, dass ich in diesen Lives keine vorbereiteten Botschaften predige. Als ich vor ein paar Monaten mit meinem Team zusammensaß, sprachen wir über diese Andachten. Ich erklärte mich bereit, solche Live-Andachten zu machen, aber nur ohne Vorbereitung. Ich wollte einfach meinen Weg teilen, den ich mit Jesus gehe, das, was ich morgens in meiner Zeit mit Jesus höre. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Durch den Traum wachte ich auf. Gott sprach durch den Traum mit mir und er gab mir eine Bibelstelle. Ich werde euch nicht den ganzen Traum im Detail erzählen, aber der Grundgedanke war dieser. Ich wartete in meinem Haus in einem anderen Land auf einen ganz speziellen Freund. Es war klar, dass er kommen wollte, aber er kam nicht. Mein Herz war traurig, weil er nicht kam. Wir hatten uns verabredet und ich war extra deswegen dorthin gefahren. Dann meldete sich der Mann und teilte mir seinen Grund mit, warum er noch nicht gekommen war. Und er sagte, dass er später kommen würde. Da kam er dann auch und wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Was bei mir einschlug wie ein Blitz war, dass der Grund, warum er noch nicht gekommen war, ein Zeichen seiner Liebe zu mir war. Aber ich hatte seine Verspätung als Zeichen seiner Untreue interpretiert. Aus seiner Liebe heraus musste er das Treffen verschieben. Als ich aufwachte, sagte der Herr, Hebräer 6,12. Der Herr verschiebt seine Verheißungen aus unterschiedlichen Gründen. Dieser Vers sagt, werdet nicht faul in der Erwartung eurer Verheißungen. Denn wenn die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, nicht dann eintreten, wenn wir sie erwarten, sind wir schnell enttäuscht. Der Herr sagte, wirf diese Enttäuschung weg. Denn wenn du dein Herz für die Enttäuschung öffnest, öffnest du es auch für Zweifel. Und dann kann ich nichts mehr tun. Schaut, wie oft das den Christen passiert ist. Wenn wir Verheißungen erhalten haben, sind wir ganz aufgeregt und erwartungsvoll. Aber wenn unser Timing dann nicht mit Gottes Timing übereinstimmt, sind wir enttäuscht. Wir zweifeln, wir sind frustriert. Oft verstehen wir nicht, dass Gott aus seiner Liebe heraus wartet. Schaut in Hebräer 6,10. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. In der Zeit des Wartens auf die Erfüllung der Verheißung müssen wir uns merken, Gott ist nicht ungerecht. Wir sollten Gott weniger deshalb loben und anbeten, weil er gibt, sondern deshalb, weil er ist, wie er ist. Ich saß heute früh in meinem Stuhl, der Herr sagte, Reinhard, es ist schön, wie oft du mir dankst. Aber danke mir weniger für das, was ich getan habe, sondern für das, wer ich bin. Wir beten immer, danke für das Kreuz und für das, was du da für mich getan hast. Doch der Herr sagte, meine Kinder müssen weniger meine Taten ansehen und viel mehr mich selbst. Hört, meine Freunde, ich verstehe, dass das Kreuz die Grundlage für unseren Glauben ist. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise. Die Treue Gottes lässt uns nie im Stich. Er ist gerecht. Es handelt sich hier um die Natur Gottes, die unglaublich wunderbar und schön ist. Und wir denken immer nur an das, was er tut. Wir singen viel zu wenige Lieder darüber, wie Gott ist. Wir singen immer, was er alles für uns tat. Die Kirche muss viel mehr auf die Majestät Gottes schauen, auf seine Größe und Herrlichkeit. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wir müssen unsere eigenen Vorstellungen loswerden, wenn Gott nicht so funktioniert, wie wir es erwarten. Dieser Traum war für mich so eindringlich, ich hätte ihn nicht verstanden, wenn der Herr mir nicht die Bibelstelle dazu gegeben hätte. Hebräer 6,12: Werdet Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Es ist also eine Reise hin zu den Verheißungen. Wenn du nur auf deine Bedürfnisse, deine Not und die dir gegebenen Verheißungen schaust, trittst du aus der Beziehung zu Gott heraus. Wenn du nur auf dich und deine Umstände schaust, wirst du immer enttäuscht sein. Deshalb musst du auf Gottes Charakter und Wesen schauen. Paulus sagt in Hebräer 6,10: Gott ist nicht ungerecht. Er schaut auf deine Werke. Was sagt Paulus da wirklich? Gott wäre ungerecht, wenn er nicht schauen würde, wie du lebst und handelst. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt. Hebräer 10,35 sagt: Werft nun euer Vertrauen nicht weg, das großen Lohn bringt. Wenn du treu bleibst und ihm vertraust, wirst du belohnt werden. In Vers 36 lesen wir weiter: Denn ihr braucht Ausdauer, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Paulus sagt nicht: Verliert euer Vertrauen nicht. Er sagt: Werft euer Vertrauen nicht weg. Unsere Herzen sind so schnell traurig und enttäuscht. Wir erwarten eine Verheißung. Die Zeit ist unserer Ansicht nach gekommen. Die Verheißung trifft nicht ein. Wir zweifeln. Dabei werfen wir unser Vertrauen weg. Wir ignorieren den Charakter Gottes. Er ist so gut. Dann verurteilen wir Gott. Gott, du hast es versprochen, es ist nicht eingetreten. Was ist hier faul? Wir verurteilen den Charakter Gottes. Das tat ich im Traum. Ich urteilte über den Charakter meines Freundes und zweifelte an seiner Treue. Erst als er anrief und mir erklärte, dass er aus Liebe später kommen würde, verstand ich seinen wahren Charakter. Als ich seine Beweggründe kannte, änderte sich mein Denken und ich erwartete sein Kommen noch freudiger. Als er kam, hatten wir eine unglaublich tiefe Gemeinschaft miteinander. Wenn wir die Dinge nur aus unserer Sichtweise ansehen, werfen wir unser Vertrauen weg. Wenn unsere Herzen über bestimmte Situationen urteilen, ärgern wir uns so schnell. Dann können wir uns nicht einmal freuen, wenn die Verheißung eintrifft. Paulus sagt: Gott ist gerecht. Ich denke, viele Christen verstehen die Liebe Gottes nicht wirklich. Ich habe Pastoren über den neuen Bund predigen gehört. Alles gehört uns aufgrund des Kreuzes. Alles ist uns gegeben. Die Gesetze sind aufgehoben. Dieses Gesetz, von dem ich jetzt spreche, ist nicht mal ein christliches Gesetz. Es ist das Gesetz, das Gott ins Universum platzierte und das aufgelöst wird, wenn Himmel und Erde vergehen werden. Gott setzte dieses Gesetz in Genesis im ersten Buch Mose. Es ist das Gesetz von Saat und Ernte, die nicht aufhören werden. Wenn dieses Gesetz aufhören würde, würde die Welt untergehen. Warum schaut ihr Matthäus und mich an? Weil unsere Väter einen Samen in unsere Mütter setzten. Matthäus wird bald Vater sein, weil er seinen Samen in seine Bella hineingab. Habt ihr heute früh Kaffee getrunken? Das war nur möglich, weil irgendjemand in Afrika eine Kaffeebohne in die Erde gelegt hatte. daraus ein Baum gewachsen war und jemand von diesem Baum die Kaffeebohnen geerntet hat. Esst ihr Fleisch? Wenn der Bulle keinen Samen mehr in die Kuh setzt, werdet ihr bald kein Rindfleisch mehr essen können. Esst ihr Brot? Wenn nicht jemand Weizenkörner in die Erde streut und daraus die Ähren wachsen, die dann geerntet werden, könnte der Bäcker dein Brot nicht daraus backen. Wie komme ich zu diesem T-Shirt? Irgendjemand hat Felder angelegt, wo die Baumwolle für dieses Shirt wächst und geerntet wird. Ohne das Gesetz von Saat und Ernte hätten wir nicht mal Papier. Alles würde vergehen, wenn dieses Gesetz nicht mehr gelten würde. Also, auch die Worte, die wir sprechen, sind ein Same. Und wir werden davon ernten. Gott lässt uns auf seine Verheißung warten und wir sind enttäuscht und sagen, Gott sei ungerecht und nicht glaubwürdig. Daraufhin tritt die Verheißung nie ein und wir erklären Gott für untreu. Es liegt an uns. Paulus sagt, wir dürfen unser Vertrauen nicht wegwerfen. Paulus schreibt außerdem am Ende von Kapitel 10, dass wir nicht aufhören werden zu glauben. Auf dieser Reise des Glaubens, gerade wenn Dinge nicht zu unserer Zeit eintreten, müssen wir sehr gut auf unsere Herzen aufpassen. Gott tut alles in Liebe, alles. Ich habe eines gelernt. Es ist gut, etwas von Gott zu erwarten. Aber auf dem Weg mit ihm gibt es Momente, wo wir nichts verstehen. Da müssen wir einfach vertrauen. Vertrauen auf seine Liebe, auf seinen Charakter, dass er gut ist. Wenn das ein Teil unseres Lebens wird, wenn wir begreifen, dass seine Zeit nicht unbedingt meine Zeit ist, das bildet in meinem Charakter etwas, das mich Jesus ähnlicher werden lässt. Denn Jesus lebte in diesem perfekten Vertrauen auf den Charakter Gottes. Ich habe es schon oft gesagt, es frustriert mich, wenn die Christen sagen, Gott sei gut, wenn ihre Umstände gut sind. Wo sind die Menschen, die zur Hölle und zurückgegangen sind und die sagen, Gott ist gut? Als ob Gott sich in unterschiedlichen Zeiten ändern würde. Nein, das tut er nicht. Unser Herz muss lernen, nicht über Dinge zu urteilen, die es nicht versteht. Es muss verstehen, dass Gottes Charakter gut ist. Wenn wir seine Größe und Güte endlich verstehen, werden wir durchs Leben laufen und einfach dankbar sein dafür, dass es ihn gibt und er gut ist. Ich sehne mich so nach einer Kirche, die die Größe Gottes lobt und preist. Eine Kirche, die nie die Treue Gottes anzweifelt, die nie das Vertrauen wegwirft. Jesus sehnt sich danach. Gott gab mir diesen geistlichen Sohn Matthäus. Er ist einer der wunderbarsten Menschen in meinem Leben. Wir werden mit dieser Andacht nicht aufhören, bevor er nicht etwas von seinem Herzen geteilt hat. Von Matthäus. Ich gehe auf den Charakter Gottes ein. Erst kürzlich habe ich mit Freunden darüber gesprochen, dass unser Christsein sich auf die Natur Gottes beziehen sollte und nicht auf das, was Jesus tat. In unserer Kultur machen wir den Hirten zu einem Nebencharakter. Ich nehme Psalm 23. Dort wird vom Hirten gesprochen. Häufig sehen wir in diesem Psalm den Hirten als Nebenrolle. Die Hauptrolle spielt derjenige, der von sich spricht. Aber Psalm 23 erklärt den Wert des Hirten und seinen Stand. David hat das erkannt. Das Problem ist, nichts wird mir fehlen, wird falsch interpretiert. Gott, mein Hirte, mir fehlt nichts. Das steht nicht da. Es steht da, der Herr ist mein Hirte, deshalb fehlt mir nichts. Es ist genug für mich. Dann sagt der Psalmist, er führt mich zu frischem Wasser, er weidet mich auf grünen Wiesen, er erquickt meine Seele. Interessant finde ich, ja, es gibt frisches Wasser, ja, es gibt saftige Wiesen. Und Jesus ist der Pastor. Nicht die Wiese stärkt mich, nicht das Wasser erfrischt mich. Der Hirte erquickt meine Seele. Ich formuliere es noch anders. Wenn du alle guten Dinge, die du von Gott schon erhalten hast, wegnimmst, was bleibt übrig? Wenn nichts übrig bleibt, lebst du in Religiosität. Wenn die Beziehung zu Gott übrig bleibt, lebst du mit Gott. Reinhard schließt die Andacht ab. Ich las heute früh in meinem Andachtsbuch, es ging um Johannes 6. Ein kleiner Satz berührte mich. Jesus vermehrte das Essen, nachdem er gedankt hatte. Der Herr sagte, Reinhard, erst danken, dann das Wunder. Schau nicht auf das Wunder, danke einfach. Wie oft beten und beten wir, dass der Herr einen Wunsch erfüllt. Doch dabei werfen wir unser Vertrauen weg. Schau auf seine Schönheit und sag den ganzen Tag Danke. Jeden Tag, wenn Marina, sie ist die Sekretärin für Brazilian Kids Care, ins Büro kommt, findet sie auf ihrem Laptop einen Zettel mit Aufgaben liegen, die sie erledigen soll. Das schreibe ich ihr immer auf. Ich schreibe zum Beispiel, erledige dieses Schreiben, rufe dort an und danke den ganzen Tag lang Jesus. Das ist ein Teil der Aufgabenbeschreibung, die sie jeden Tag kriegt. Seid immer dankbar. Vergesst das nicht. Amen.